Benachteiligung und Aufstieg. Die weltweite Ungleichheit ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Viele Jahrzehnte lang war sie auch eines der Leitthemen im linken Diskurs. Inzwischen hat man manchmal den Eindruck, politische Korrektheit und andere Themen der Identitätspolitik seien an die Stelle getreten. Statt über Ungerechtigkeiten und andere schwerwiegende Probleme nachzudenken, die komplex, global und daher nicht immer leicht zu fassen sind, beschäftigen sich viele Linke ersatzweise lieber mit ihrem persönlichen Nahbereich. Politische Korrektheit ist ein Thema in Kreisen der hochgebildeten Mittel- und Oberschicht, deren Mitglieder inzwischen zunehmend einen Migrationshintergrund haben und ihre sexuelle Identität offen leben können. Wer sich auf Zugehörigkeiten über Ethnien und Gender und die korrekten Sprachcodes konzentriert, übersieht dadurch leicht ein Merkmal für Benachteiligung, das durch die zunehmend anspruchsvolleren Jobs der Digitalisierung immer deutlicher zutage tritt: den Bildungsstand. So zeigt eine Untersuchung unter amerikanischen Studenten, dass zwar das Einkommen der Eltern stark bestimmt, wie hoch das Einkommen der Kinder ist, wie in Deutschland stammen beispielsweise die meisten Spitzenmanager nach wie vor aus der Oberschicht. Ein Faktor jedoch ist noch stärker. Wer einen Abschluss von einer Ivy League-Uni wie Harvard, Princeton oder Yale hat, verdient, selbst wenn er aus armen Verhältnissen stammt, später mehr als ein Kind reicher Eltern, das eine der weniger selektiven Universitäten besucht hat. Auch in Deutschland ist Bildung eine entscheidende Stellschraube. Ohne Abitur und Studium kann man heute kaum noch Führungspositionen erreichen. In vielen Berufen ist das offenkundig. Richter, Ärzte und Wissenschaftler benötigen ein Hochschulstudium. Aber auch Mitglieder der Meinungselite von Journalisten, Schriftstellern, Medienleuten und Unternehmern haben fast sämtlich studiert. Ohne Abitur kann man heute allenfalls noch als Politiker Karriere machen. Aber selbst dort wird die Luft dünner. Stammte Mitte der 60er Jahre nur ein Drittel der Minister aus den obersten 5% der Einkommens- und Bildungsoberschicht, sind es um 2005 herum schon 2/3. Hält dieser Trend an, wird es Aufstiegskarrieren von Politikern mit Arbeiterhintergrund, wie die von Gerhard Schröder, Cem Özdemir oder Horst Seehofer, bald gar nicht mehr geben.